baby to the shows, baby to the shows, to the shows, baby to the shows, baby to the shows, baby to the shows. Take me out dine to tattoos, baby, yeah, yeah, yeah. Baby, take me out dine to tattoos, baby, yeah, yeah, yeah. Baby to the shows, baby to the shows, to the shows, baby to the shows, baby to the shows, baby to the shows. Take me out dine to tattoos, baby, yeah, yeah, yeah. Baby, take me out dine to tattoos, baby, yeah, yeah, yeah. Baby, ohne dich wär ich hart verloren. Ohne dich wär ich hart verloren. Baby, komm, wir gehen nach Amsterdam, ey. Baby, komm, wir rauchen 20 Gramm, ey. Baby, komm, ich baue dir ein, ey. Leg dich hin und mach ihn ein, ey. Baby, sieh dein Tofu, bitte bleib hier, ey. Ist ja kein Problem, ich bleibe nur mit dir, ey. Baby, sieh dein Tofu, du bist alles, was ich will. Ich sag, Baby, zieh dich aus, lass uns chillen, lass uns chillen. Lass uns raus und lass uns ziehen, gib mir Lied. Hab das Beste, oui. Dir ist hart verliebt, sieh dein Tofu, bitte, bitte, nein, nicht so tief, ey. Sag ihn ein, ey, nicht so tief, ey. Sieh dein Tofu, ey, du bist fies, ey. Baby, nein, ey, ey. Du darfst nicht gehen, du darfst nicht gehen, bleib schön hier. Heute Nacht, Baby, du gehörst zu mir. Zieh dein Tofu, bitte, bitte, bleib bei mir. Ist ja kein Problem, wer ist denn mit dir? Baby, zieh dich aus, Baby, zieh dich aus, zieh dich aus. Baby, zieh dich aus, Baby, zieh dich aus, Baby, zieh dich aus. Zeig mir all deine Tattoos, Baby, ja, ja, ja. Baby, zeig mir all deine Tattoos, Baby, ja, ja, ja. Baby, zieh dich aus, Baby, zieh dich aus, zieh dich aus. Baby, zieh dich aus, baby, zieh dich aus, baby, zieh dich aus, baby. Zeig mir all deine Tattoos, baby, ja, ja, ja. Baby, zeig mir all deine Tattoos, baby, ja, ja, ja. Zeig mir all deine Tattoos, baby, ja, ja, ja. Baby, zeig mir all deine Tattoos, baby, ja, ja, ja. Baby, zieh dich aus, baby, zieh dich aus, zieh dich aus. Baby, zieh dich aus, baby, zieh dich aus, baby, zieh dich aus. Zeig mir all deine Tattoos.